Kundgabe 6117. Empfangen durch Bertha Dudder am 23.11.1954. Wiedergeburt. Vergeblicher Erdenlebensweg. Vergeblich ist euer Erdenlebensweg, wenn er eurer Seele keinen geistigen Fortschritt bringt. Wenn es euch nicht gelingt in dieser Zeit, euch in geistige Sphären zu schwingen, die zu enge Bindung mit der Erde, mit dem materiellen Besitz zu lösen, wenn ihr nicht auf Erden die geistige Wiedergeburt erlanget. Eure Seele soll aus einer dunklen Haft heraustreten in ein lichtvolles Leben. Sie soll frei werden von jeder materiellen Fessel, denn sie ist ein Geist und fühlt sich nur wohl im geistigen Reich, wenn sie jeder Fessel ledig ist. Der irdische Körper ist eine Fessel für die Seele und seine Begehren sind immer materieller Art. Lässt sie sich von ihm bestimmen, dann bleibt sie in Unfreiheit. Sie bleibt irdisch gesinnt. Und jegliches geistige Verlangen wird in ihr erstickt. Sie muss sich frei machen von körperlichen Begierden. Sie darf dem Körper nicht gewähren, was er verlangt. Denn sie ist der Träger des Willens und sie bestimmt über sich selbst. Gelingt es ihr, den Körper zu überwinden oder ihn gar ihren eigenen Wünschen oder dem von ihr erkannten Besseren geneigt zu machen, dann findet sie eine gar gewaltige Unterstützung von Seiten des in ihr sich bergenden Geistes, der sie mehr und mehr dem geistigen Reich zudrängt, der ihr die Schätze des geistigen Reiches darbietet und sie ihr als allein begehrenswert vorstellt. So wie sich die Seele den geistigen Belehrungen zugänglich zeigt, ist ihr Los in der Ewigkeit schon entschieden. Der Aufstieg ist ihr gesichert und der Erdenlebensweg hat ihr Erfolg eingetragen für die Ewigkeit. Aber der Kampf der Seele zuvor ist schwer, wenn der Körper in jeder Weise auf sie einwirket, wenn sie zu schwach ist, ihm Widerstand zu leisten, wenn der Körper Oberherrschaft behält und die Seele umnebelt, dass sie nun willenlos sich ihm ergibt. So wie die Welt euch Menschen reizet, so wie ihr dieser alles abzugewinnen sucht, so wie ihr alle geistigen Gedanken verjaget, so sie in euch auftauchen, seid ihr in großer Gefahr, denn ihr erkennet nicht euren Erdenlebenszweck. Ihr strebet völlig andere Ziele an als die, zwecks Erreichung derer ihr auf Erden weilet. Euer Erdenleben geht bald vorüber und alles, was ihr euch errungen habet an irdisch-materiellen Gütern, das müsstet ihr zurücklassen in der Stunde des Todes. Und unglückselig werdet ihr sein, wenn ihr nicht im Besitz geistiger Güter in das jenseitige Reich eingeht. Lasset euren Erdenwandel kein Leerlauf gewesen sein. Suchet euch frei zu machen von allem, was nur dem Körper nützet, der Seele aber keinen Vorteil bringt. Und strebet das Reich an, das eure wahre Heimat ist und das ihr unabwendbar auch wieder betretet, so euer leibliches Ende gekommen ist, das nur sehr verschieden sein kann, je nachdem eure Seele beschaffen ist. Darum wandelt euch und schaffet und wirket für das geistige Reich, solange euch noch das Erdenleben belassen ist, denn eure Reue wird groß sein, wenn es zu spät ist. Amen.